Dann geh raus. Ungeheuerlich. Kennt jemand von euch den Film Home for Holidays? Ich glaube, so heißt er. Ich weiß leider gar nicht, welchen Titel der in der deutschen Übersetzung verpasst bekommen hat. Sicherlich keinen guten. Das ist auch der Grund, warum ich lieber Originalversionen von Filmen schaue. Nun, es geht um ein, ich glaube, Thanksgiving-Essen mit der Familie, welches ein wenig aus dem Ruder gerät. Feiertage sind doch nur ein Grund, sich gegenseitig mal wieder berechtigterweise mit Kartoffelbrei zu bewerfen. Manchmal auch einfach nur mit Tierinnereien oder dem Gekröse des Schwiegersohns etc. Nun, ich wurde zum Essen eingeladen von den Eltern meiner Freundin, kurz vor Weihnachten. Dem Fest der Hiebe, oder so ähnlich. Eingeladen sind auch ihr Bruder und dessen Freundin, die letztens sichtlich erleichtert darüber war, um es ungefähr so wiederzugeben, wie sie es gesagt hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich freue mich ja so, dass du auch kommst, Franziska. Dann ist das Ganze irgendwie leichter. Naja, oder sowas in der Art, hat sie halt gesagt. Ich kann das gut verstehen, warum es ihr so geht. Schließlich ist die Chance dann nur noch 50-50 aus- und hinterfragt zu werden. Über sein Leben, was man dann machen will, als Arbeit etc. etc. Sie ist mehr als 10 Jahre älter und auch sicherlich etwas, wenn nicht sogar sehr viel selbstsicherer. Weshalb höchstwahrscheinlich ich es sein werde, die durch eine Designerlampe zunächst geblendet und dann verhört wird. Weihnachten ist ja das Fest des Konsums. Geschenke, hey, geben ist doch viel schöner denn nehmen, nicht wahr? Nicht wahr. Ganz genau, nicht wahr. Denn der Bruder meiner Freundin, Ricky übrigens heißt sie, und seine Schwester wollen mir etwas schenken. Nun, da sie mich nicht so gut kennen, soll Ricky sich etwas ausdenken, was mir gefallen könnte. Also fragte sie mich, was ich mir denn für mich vorstellen könnte. Da ich dementsprechend natürlich auch etwas schenken muss, wohl bemerkt, das wird wohl der 17. oder so sein, also nicht Weihnachten, habe ich Ricky ebenfalls beauftragt, sich etwas für sie auszudenken und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird sie die beiden nach ihrem Wunsch befragen. Gut, dass ich die Eltern meiner Freundin nicht beschenken muss. Obwohl sie mir etwas schenken möchten und Ricky soll auch hierbei aussuchen, was mir gefallen könnte. Nun ja, inzwischen haben wir das abgesprochen, da ich lieber keine gestrickten Socken möchte. Ich hoffe ja nur, dass es keine Gans oder ähnliches gibt, es sei denn, sie lebt noch. Denn auch wenn ich eine vegane Alternative bekomme, würde ich sicherlich die ganze Zeit den Drang verspüren, irgendjemanden zu tranchieren. Und das wird kein gefedertes Tier sein. Nun, Schwiegereltern, die unbekannten Wesen. Wir werden sehen, wie es endet. Wenn irgendwer überlebt, werde ich davon im Podcast berichten. Wahrscheinlich wird es in einem Blutbad enden. Kein Wunder, dass man Weihnachten mit der Farbe Rot assoziiert. Oder nicht? Geht doch mal auf greenlemonade.com und schreibt mir einen Kommentar dazu. Vielleicht auch eine Mail an flydodo1@gmx.de und beschreibt mir euer grausamstes Fest. Macht's gut, ich wetze derweil schon mal die Messer. Ungeheuerlich.